1. Da wa von einer so großen Menschen zugen umgeben sind, sollten wir jede lasten die uns behinden sundiabelgen, den vor uns liegenden Wettlauf mit Ausdauer zu bestreiten. 2. Da be richten wir unseren Blick auf Jesus, den ihr Heber und Volländer des Glaubens, der trotz der Schande das Kreuz erduldet und nun zur Rechten des Thrones Gott sitzt. 3. Betrachtet genau sein Beispiel, wie den massiven Widerstand von Sunden gegen sich ertrug, damit in ihrem Inneren nicht ermüdet oder den Mut verliert. For, in ihrem persönlichen Kampf gegen die Sunde hat bisher noch nicht so weit Widerstand geleistet, dass es ihr das Leben gekostet hat. 5. Erscheint die Ermutigung Vergesen zu haben, die ukul son anspricht, mein Sohn, unterschatz nicht die Erziehung des Herrn und verzweifel nicht, wenn dich korrigiert. 6. Denn der Herr erzieht die Genigen, die Lehrt, und nimmt jeden Allsonen, den Ort strengen Prüfungen unterzieht. 7. Ertrat dies Disziplinierung geduldig, den Gott behandelt ukwei sein eigenen Kinder, welcher Vater wird seinen Sohn schließlich nicht erziehen. 8. Wenn jedoch one dies Erziehung bliebt, und der Allkinder teilhaben, dann wird kein Recht massigen erben, sondern eine Hellig. 9. Zudem haben wir unsere menschlichen Werte respektiert, wenn sie uns erzogen, sollten wir uns dann nicht erst recht dem Werte der Geister unterordnen, das war Leben zu gewinnen. 10. Unsere irdischen Werte erzogen uns nur verkehr sieht nach ihrem eigenen Ermessen, Gott hingen tut dies zu unserem Besen, damit wir in seiner Heiligkeit teilhaben. 11. Jed Form der Erziehung erscheint im Moment schmerzhaft und nicht erfreulich, später jedoch bringt sie denen, die durch sie geschult werden, die friedvoll frucht der gerechte Keet. 12. Stark daher ihr müden Hand und ihr sittenden Knie, wieder festen Stand zu gewinnen. 13. Ebnet die Wedge für ihr Fass, damit das Lami nicht noch weiter verletzt wird, sondern statt dessen Heilung erfahrt. 14. Bemüht euch ernsthaft am Frieden mit allen Mitmenschen und strebt nach Heiligung, denn one dies wird niemand die Gegenwart des Herrn erfahren. 15. Achtet sorgfältig darauf, dass niemand die Nade Gottes versäumt und das kein bittere Wurzel unter euch wächst, die Unruhe stiftet und viel anderen reinigt. 16. Sorg dafür, dass niemand ein Ausschweifens Leben führt oder Gott gegenüber so gleichgültig ist wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für ein einzig Malzieht verkaufte. 17. Wisst, dass später den Siegen urban Wulti, aber abgewiesen wird, fand kein Möglichkeit zur Umkehr, obwohl sich unter Tränen darum bemüht. 18. Seid nämlich nicht zu einem Berg gekommen, den man berühren kann und der in Flammen steht, auch nicht zu Dunkelheit, Finsternis und Sturm. 19. Es gab dort keinen Posaunenschall oder ein Stimm, deren Wort so gewaltig wären, dass die Horror darum beten, Gott moge nicht weiter zu ihnen sprechen. 20. Sie konnten die Anordnung nicht ertragen, dass sogar ein Tier gesteinigt werden muss, falls es den Heiligen Berg beruht. 21. Die Erscheinung war so furcht einflossend, dass selbst Mose gestand, sie von Angsten sitten erfüllt. 22. Statt dessen Side am Berg Zion und zur Stadt des Lebendigen Gottes gelangt, dem himmlischen Jerusalem mit seinen unzahligen Engel in festlicher Versammlung. 23. Gehort nun zur Gemeinschaft der Erstgeborenen, deren Namen im Himmel verzeichnet sind, und Side vor Gott getreten, den Richter aller Menschen, so zu den Geisten der Wollendieten gerechten. 24. Seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bunds, und zu dem Blatt der Besprengung, das ein viel bedeutendere Botschaft verkündet als das Blatt Abels. 25. Achtet darauf, dass Dengenigen nicht blent, der Jets zu Juk spricht, wenn schon Jean nicht entkamen, die den irdischen Warner abwiesen, wie viel weniger were, wenn wir uns von dem abwenden, der vom Himmel her redet. 26. Damals erschattet sein Stimm Diode, doch nun hat versprochen. Das noch einmal nicht nur Diode, sondern auch den Himmel bewegen wird. 27. Der Ausdruck noch einmal verdutlicht, das als erschatterbar als Teil der Schöpfung verwandelt wird, damit nur das bestehen bleibt, was unerschatterlich ist. 28. Da wir also ein Reich empfangen. Das niemals erschattet werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott so dienen, wie es im Gefolt, mit Ehrfurcht und Heiliges Gew. 29. Den wir müssen uns stets bewusst sein, dass unser Gott wie ein Wirtseherens Führer ist.